Stirbt wer einsam, pflegt den Nachlass Nake, braucht kein Dr. Jur, aber Herzblut und natürlich Bunges Möbelpolitur. Er putzt auch die Silberlöffel, staubt die Bücher ab konform, setzt sich in den Ohrensessel, dass die Kohle bleibt in Form. Des Verstorbenen dritte Zähne wollen nachts ins Wasserbad, tags der Krückstock auf den Gehsteig, drohen dem Knaben auf dem Rad. Äußerlich ist nicht die Pflege, sieht man hier, auch ideell. Flott ertönt der Plattenspieler mit 100 Dezibel. Spielt Soldat am Wolgastrand, er ist Herr Nake obenauf, und in schönen grauen Schlüpfern frischt er Nachlassstreifen auf. Hält die Uniform in Ordnung, Eisernkreuz am bunten Band, all das zählt nun endlich wieder, weil's des Glückes Unterpfand.